Sommer wird heiß, Sonne und Wind und easy life. Wendy, der Sommer wird heiß, da ist etwas los die ganze Zeit. Then I saw her face. Wendy, der Sommer wird heiß, Sonne und Wind. Dann haben wir natürlich heute noch die doofe Witze-Ecke. Ganz klar, die müssen wir auch bringen. Captain Hollywood Project. Können wir schon zum Übermaß. 20 und 12. Nachtschwörer, ich bin schon bereit fürs erste Gewinnspiel. Haha! Und zwar kommt jetzt nicht ein Mix, sondern jetzt machen wir ein paar Coverversionen. 5 Coverversionen bringe ich und ich möchte jeweils die Originalinterpreten. Ja? Take me now, baby. Das sind also zum Teil gute und zum Teil schlechte Wahl. Es kann losgehen! Radio Games, das Gewinnspiel für Nachtschwärmer. Es gibt also weit mehr Coverversionen, aber ich suche dann immer die besten raus. Dass ihr das Radio nicht abschaltet. Genau! Jetzt geht's los, die erste. Shadow. Jetzt kommt die Nummer 2. I'm Coverversion Spezial und Gewinnspiel. Und jetzt die Nummer 3. Schwimmer, seid ihr noch dabei? Das weiß doch jeder, von wem dieses Original kommt. Und die nächste. One Night in Bangkok. 20.27 Uhr, heute Montag. Wir sind Winden und im ersten Gewinnspiel. Und dieser Titel, der dürfte ein bisschen schwieriger werden, glaube ich schon. Und der nächste. Jetzt kommt dann Verkehr und Werbung und dann geht's weiter. Wir haben noch ein oder zwei Titel von den Coverversionen. Und dann anrufen, dann gibt's was zu gewinnen. 20.13 Uhr, The Letter from a Heart. Du Schatz. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Nicht überbieten. Und die Zusatzzahl 12. 8 more, 7. 8 more, 7. 8 more, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achtung! Dalli, Dalli. Wer bietet? Wer bietet? Wieso, weshalb, warum? Wer die Sprache dumm? Für diese vier Kandidaten ausgesucht. Einen neuen Schnellkochtopf! Wir nehmen Sie, fangen an. Was glauben Sie? 230. Svetlana. 150. Gretel. 270. Und Gerd. 210. Und der von uns gesuchte Preis ist 219 Mark. Und das ist Gerd. Hat er mich noch voll? Das RB Richard. Das S für Siegfried. Das T wie Theodor. Lederfell. Na, was sagst du nun, hä? Dir anbieten. Was möchtest du? Ich hoffe, du weißt, was du tust, guten Kumpelchen. Ja, ich nehme die Erdbeere. Ich muss vollkommen meinen überlegenen Verstand verloren haben. Anfangs im Osten stark bewölkt und noch etwas Regen. Höchstwerte im Norden 14 bis 18, im Süden 19 bis 23. Die weiteren Aussichten: Am Montag von Westen her Übergang zu Wechseln der Bewölkung mit einzelnen Schauern. Etwas kühler. Das Fernsehlied, Nachschieber war das. Und dieser Wetterbericht war bestimmt nicht aktuell. Aha! Aggressiver als Mandingo. Schockierender als hinter der grünen Tür. Erotischer als Deep Throat, der alle Jeans platzen lässt. Die doofe Witze-Ecke. Ja, auch heute am Dienstag um 20.17 Uhr. Drei Krankenschwestern erzählen sie sich, wie sie den neuen Assistenzarzt drangekriegt haben. Die erste berichtet, ich habe ihm Watte in sein Stethoskop gesteckt. Die zweite meint, ich habe in seiner Schublade eine Packung Präservative gefunden und überall mit einer Nadel kleine Löcher hineingestoßen. Daraufhin ist die dritte in Ohnmacht gefallen. Ich frage mich, wieso denn? Beste Disco Music. Stay right where you are. Hier ist der große Bewahrte aus Baden-Baden. Und heute sind wir wieder gut drauf. And now, here's your DJs. most hated record of the week. Oh my God, no. Die ganz neue U96 und das wird wieder ein Hammer. hinstellen, sich vor. Lange eine Erklärung. Majestät, ein Rückfall. Majestät, ein Rückfall. Ladies first. Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Was ist das für ein Sender? Echt vom Feind. How about a little Beetlejuice? Was ist das für ein Sender? Das Beste kommt doch noch. Das kommt nach der verkehrenden Werbung. Da haben wir nämlich unser Gewinnspiel. Und jetzt hier ist Dr. Alban. Oh, Media, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. In der Schwarzwaldstraße 2. Hey, guys! If you don't know what you should do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Right on, Nachtschwärmer. Diese Woche geht's heiß her, nicht nur von der Witterung her gesehen. Disco Stress. Morgen präsentiert Radio Ladies First. Charlie 2000 in Tübingen. Tübingen Mensa Morgenstille ist ganz bekannt für Veranstaltungen. Und zwar für diejenigen, die zum ersten Mal hinkommen, Schnarrenbergstraße, Parkplatz, Naturwissenschaftliches Institut nehmen. Und dann ist es klar, gleich direkt. Einlass ab 20 Uhr, läppische 10 Mark Eintritt. Voller Aufbau, voller Sound, Space Cannons in Einsatz, die Himmelsstrahler. Am gleichen Tag die zweite Anlage in Föhringen bei Sulz, Festhalle. Wenn das zu weit ist nach Tübingen. Einen Tag später, am 20. Mai, als Vatertag. Aha. Alpersbach Festzelt. Einlass schon ab 19 Uhr. Dann kommt der 22. der kommende Samstag. Gosheim, Festhalle Gosheim bei Rottweil. Außerdem Tannheim bei Villingen, Schwenningen in der Festhalle. Und Appenmayer, die Schwarzwaldhalle. Summer Holiday. Now we come to the payoff. Der Sommer mit Radio Ladies First. Sonne und Wind und easy life. Wendy, der Sommer wird heiß. Da ist etwas los die ganze Zeit. Then I saw her face. Wendy, der Sommer wird heiß. Und jetzt kommt gleich unser Gewinnspiel. Da gibt es eine CD zu gewinnen, Nachtschwärmer. Sommer 93. Jetzt kommen drei Oldie-Mixe. Ganz, ganz bekannte, ganz starke. Habt ihr selten mal gehört. Und ich will dann jeweils wissen, wie die Interpreten heißen. Ja? Seid ihr bereit? Okay. Shake, Tropfen, shake! Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Also kriege ich dann vier Antworten. Dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam. Jetzt will ich's wissen. Ruf mich an. 07229 30 77 30. Du bist dran. Immer wieder probieren. Los geht's! bist. Ja, jetzt habe ich meinen ersten Nachtschwärmer. Das ist nämlich der Manfred aus Pforzheim, erst 29. Hallo Manfred. Hallo, sorry. Ich grüße dich. So, haben dir die Oldies gefallen? Die waren super, ja. Und vier Antworten brauche ich, bitteschön. Das war die Manuela. Richtig. Conny Frobis. Ja. Die Prinzen. Ja. Und Rabi Deutschow. Ja! Das muss man ja wissen. Sonst ist man eines Nachtschwärmers nicht bittig. Richtig, bleib dran. Super. Super. Absolute Spitze. Okay, Kinder, jetzt steigen wir ein. Zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Ich bin's, Kermit der Frosch.